sie hat ein dunkles Herz. Dark Heart. Dark Heart, Dark Heart, ha. Sie hat die Lippen wieder prall geschminkt und auch die Augenlider glänzen wild. Sie ist ne Partymaus, jeder Mann gibt ihr was aus, jeder will mal auf ihr drauf, ja sie nimmt sich alles raus. Und sie weiß auch, dass sie einfach geil aussieht. Um ein Beat wackelt sie mit ihrem freien Bauch. Es geht heiß her, Männer zahlen gleich her. Er will mehr, also hält sie ihn am Herd. Immer hart, hart machen und so flop, flop. Wackeln, weil das Pop-Money raschelt und sie Bob darauf hatte. Sie kommt mit der Masche, dass sie prompt ihre Tasche nimmt und schott ihre Affen, denn sie blockt ab mit Lachen einer bösen Art. Sie zahlten ihr den ganzen Abend, da geht sie hin. Ihr Herz ist dunkel wie die Nacht. Äußerlich eine schöne Tat vom Herrn, aber innerlich, innerlich ein tiefschwarzer Herr. Dark Heart, Dark Heart. Sie hat ein dunkles Herz. Dark Heart, Dark Heart, Dark Heart, Dark Heart. Es ist für sie ein Scherz. Dark Heart, Dark Heart, Heart. Sie hat schon wieder ihren Ausschnitt tief und trägt die neue enge blaue Jeans. Sie bekam die Hose von ihrem festen Freund, damit eine Pose und der Arme weiß nicht mal Bescheid, was sie da so treibt, dass sie sich als Single zeigt. Hinter seinem Rücken neigt sie zu Flirt-Action live. Er schreibt ihr SMS, das Handy bleibt aus, dass sie sich nicht nerven lässt, weiß nur sie, doch er auch. Ich glaub nicht, doch viel lieber trinkt sie auf die Kosten anderer Genossen, bis sie plötzlich ganz besorgen, nichts mehr wissen und sind hart getroffen. Von wegen Poppen, sie sagt einfach ihre Normen und schon klingeln alle Poppen, das ist falsch. Wie das Biest alles kriegt und der Freund es nicht sieht, wenn er wüsste, wie sie lügt. Äußerlich eine schöne Tat vom Herrn, aber innerlich, innerlich ein tiefschwarzer Kerl. Dark Heart, Dark Heart. Sie hat ein dunkles Herz. Dark Heart, Dark Heart, Dark Heart, Dark Heart. Es ist für sie ein Schicksal.